Wie, welche Katastrophe? Ist bei euch Sturm? Nein, aber wir sind kurz davor, Dropkick Drummer 169 aufzunehmen, beziehungsweise jetzt mittendrin. Ja, die Katastrophe naht. Hallo Thomas. Läuft die Aufnahme? Das ist korrekt. Das ist ja ein Ding. Ja. Bonjour Armbanduhr. Ja, 169, das ist Quersumme 16. Und jetzt fehlt nur noch eine Zahl, dann ist das mein Geburtsjahr. 170. Nee. So alt bin ich noch nicht. 170 nach Christus. Thomas wird geboren. Gibt es auch einen Thomas in der Bibel? Ja. Gibt einen, bei den Jüngern von Jesus gibt es einen Thomas und das passt deshalb auch gut zu meinem Namen. Das ist der Zweifler. Der okay. Hat immer Zweifel und glaubt auch nicht an die Wunder und so weiter und sagt, was ich nicht mit eigenen Augen sehe, das glaube ich auch nicht. Okay. Schön zu wissen. Aber der ist nicht 170 irgendwie nach Christus geboren, weil das dann wäre er 170 Jahre alt und richtig alt geworden sind ja nur die Menschen im Alten Testament und nicht im Neuen Testament. Okay. So. Aber neulich, pass auf, neulich habe ich... Ach, hätte ich das bloß nicht gesagt, du. Noah, neulich habe ich nochmal was von Noah gelesen und der ist, glaube ich, 900 Jahre alt geworden. Ja, das kann schon passieren, ne? 900 oder 600, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da gab es Zeiten, da sind die Leute auch schon mal 900 Jahre alt. Tja, wenn man ein bisschen Glück hat. Ja, was soll ich jetzt noch erzählen? Ich habe letztens einen Jerry Cotton gelesen. Nein, ich werde da mal nicht mit anfangen. Liest du denn auch noch richtige Bücher? Ich lese auch noch korrekte Bücher. Ich habe mir eigentlich zur Aufgabe gesetzt, heute Morgen den Stephen King anzufangen, dann bin ich aber irgendwie vor der Konsole versunken. Aber ich möchte heute Abend noch den Stephen King anfangen. Das heißt, im Moment liest du keinen anderen Roman, weil sonst würdest du den Stephen King nicht anfangen. Oder liest du manchmal auch zwei parallel? Nein, das mache ich auf keinen Fall. Nein, ich habe noch einen Jerry Cotton am Lesen, aber das zählt für mich ja nicht ja, als Roman. Das meine ich ja nicht als richtiges Buch. Nee, ich zähle das auch nicht als richtiges Buch. Nein, ich wollte das heute Morgen anfangen, dann bin ich versunken vorm Fernseher und dann ging das nicht mehr und dann werde ich das heute Abend nachholen, hoffentlich. Und sonst, Fernseher ist immer schlecht, da würde ich den Fernseher aber ausschalten. Ja, klar, beim Lesen schon, aber wenn ich vom Fernseher versinke, beim Nichtlesen, dann ist das natürlich total korrekt. Was hast du denn heute Morgen vom Fernseher geguckt? Warum guckst du denn morgen Fernsehen? Nee, ich habe gespielt. Was hast du denn gespielt? Mario Kart auf der Wii. Oh, das ist okay. Das kann man ruhig spielen, das ist ein gutes Spiel. Ja. Das ist sozusagen genehmigt. Ich habe jetzt angefangen... Ah, nee, das darf Mario Kart 3DS, nein. Ich darf nicht erzählen, welches ich zurzeit lese, weil das sein könnte, dass das Buch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden wird. Okay, dann sag's halt nicht. Was waren das noch schöne Zeiten? Ich kann dir sagen, welche Musik ich beim Lesen gehört habe, weil ich habe bis vorhin noch gelesen. Ja, hau rein, ich habe auch noch ein bisschen was an Musik, was ich dir erzählen kann. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich habe auch noch ein bisschen an Musik, was ich dir erzählen kann, also hau ruhig rein, dann habe ich da auch noch was hinterherzusetzen. Habe ich mir gestern Abend noch bei 7 Digital gibt es ja diese 5-Euro-Sachen immer, die ich ziemlich gut finde. Ja, die sind da habe ich gesehen, dass jetzt gestern auch das neue Album von den Tindersticks erschienen ist. Ja, das wollte ich mir auch nochmal besorgen. Und von den Tindersticks habe ich in den 90ern vor allen Dingen das zweite Album von denen. Das war ganz großartig und jetzt hatte ich irgendwo gelesen, dass das neue Album wieder ähnlich gut sein soll, nachdem die dazwischen auch ein paar schwächere Alben haben. Ja, die haben 5 Sterne beim Rolling Stone bekommen. 5 Sterne. Bei 5 Euro, da kannst du eh nichts verkehrt machen. Ja. Das muss man wirklich sagen, das war ein guter Tipp mit dem 7 Digital. Ja, das ist ein wunderschön. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ich habe mir dann noch ein Album mit dem Shostakovich Cello-Konzert geholt, ist, dass es im Klassikbereich keine 5 Euro Angebote gibt. Also da bezahle ich dann meistens 9,99 €, was dann ja immer noch die Hälfte fast oder ein bisschen mehr als die Hälfte von dem CD-Preis ist. Aber da wäre ich, das fände ich ganz gut, wenn da auch noch die 5 Euro Sachen gäbe. Man könnte es jetzt schon als schade bezeichnen, dass du dir Klassik kaufst, aber das ist ein anderes Thema und das haben wir schon des Öfteren besprochen. So, dann den USB-Stick schon abgeholt? Nee, habe ich noch nicht. Achso. Was gibt es hier Neues? Ich habe letzte Woche sehr viel gehört, das Album von Speech de Belle. Oh, das habe ich auch. Ja, das ist ja interessant. Das ist weiblicher Hip-Hop und das ist ja etwas, da habe ich noch nichts von. Weiblicher Hip-Hop. Also ich hatte damals das erste Album von ihr, was den Mercury Prize gewonnen hat, weil sie diesen Preis gewonnen hat. Danach hatte ich mir das dann geholt. Und das fand ich ziemlich enttäuschend, weil das sehr eintönig war. Und dann hatte ich aber gesehen, es gibt ein neues. Und dann hatte ich ein Stück im Sunday Service gehört. Und ein Stück im Sunday Service hat mir sehr gut gefallen. Und dann gab es das auch da für 5 Euro. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gibst du noch mal eine Chance. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich habe das fast nur gehört diese letzte Woche und es ist Ja, das hervor, es finde ist ich gut. Das ist auch von den Texten gut. Also wenn man Hip-Hop hört, dann denkt man ja meistens, ach, das sind blöde, aggressive, dumme Texte. Und ach, das nee, also das ist ja jetzt ein Vorurteil. Ja, das wird ja Ich immer, meine, ich höre ja nicht nur Farid die Bang wird und ja sowas. regelmäßig bestätigt. Also es gibt immer so ein paar Ausnahmen, so wie Casper oder so. Kesper. Aber Sido und Bushido und das Ah, oh, ja. komm, nee, also Sido Bushido ist jetzt noch Casper. nicht so schlimm. Also wenn er richtig miese Texte, kann ich dir Farid Bang empfehlen. Habe ich letztens auch reingehört. Ich bin jetzt mein Zimfi-Account, da kann man ja in jeden Mist reinhören, der irgendwie rausgekommen ist. Heieiei. Ach so, ja, sag mal, die Speech the Bell, hörst du das dann auf diesen SIM-File oder hast du das auf dann von 7 Digital oder wie läuft Nee, du, das habe ich ja mitgeschnitten. das? Das heißt, du hörst das dann auf SIM-File? Nee, ich habe das ja mitgeschnitten, also analoges Mitschneiden des Streaming-Dingens von Symphy. SIM, ja genau, aber dann vom SIM-File, Ja, wenn du meinst. natürlich. Ja. Ja, das wollte ich nur wissen. Nee, das ist mir irgendwie zu anstrengend, das meine ich Nee, nicht. also das lasse ich dann nebenbei laufen, dann trage ich die Titel ein und dann läuft das. Nee, ein sehr schönes Album und was ich mir jetzt neu mitgeschnitten habe, wie das jetzt neuerdings bei mir heißt, eine Band, auf die du mich durch eine geschenkte CD aufmerksam gemacht hast, die haben ein neues Album rausgebracht diesen Freitag und zwar das neue Album Reign of Terror von den Slaybells. Ach, die haben ein neues Album? Ja, genau, die haben ein neues Album. Ach, das wusste ich gar nicht. Und wie ist das? Das habe ich heute Morgen, bevor ich vor der Konsole versunken bin, einmal gehört und das ist, ja, es bleibt dem Stile des vorigen Albums genauso und ist auch wieder schön. Also es ist Oh, das musst du mir mal ausleihen. auf jeden Fall. Also es bleibt sich dem vorigen Album Weil gleich, aber das ist ja nicht schlecht. das erste Album von dem fand ich sehr, sehr gut. Ja, ich auch. Ich auch. Sehr spezielle Musik auch. Habe ich auch so noch nicht wieder gehört. In diesem Ja, das ist ruppigen. ungewöhnlich. Also wenn man da ein Stück hört, dann weiß man sofort, dass. Oh ja. Zum einen, weil es so laut ist und zum anderen, weil die Sängerin einfach auch sehr einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. So, das war das. Musik ist durchgesprochen. Buch darfst du nicht verraten. Buch gibt es bei mir nicht zu verraten. So, ja, wir haben das Wochenende. Du wolltest noch deine Zeugnisnoten durchgeben. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt ein Schnitt von 2,3 erreicht. Ja, auf jeden Fall, du. Auf jeden Nee, Fall. ernsthaft jetzt. Nein, natürlich nicht. Bist So, du denn natürlich verrückt? nicht. Hast du so schlechte Noten? Nein, aber doch noch nicht. Wir haben ein Halbjahr. Was hast du denn so für Noten? Erzähl mal, was du in Mathematik hast. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, du. Wir haben ja jetzt hier einen Normal. Wrestling-Podcast. Nein. So, wir haben auf jeden Fall das Woche vor dem Wenn großen. Mirko seine Noten nicht erzählt, ist das üblicherweise ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Nee, ich habe noch nie meine Noten erzählt, weil ich das ganz schrecklich finde. Müssen da hauptsächlich 5 und 6 auf dem Ja, Zeugnis. wir haben hier einen Wrestling-Podcast und Bist können. du versetzt worden oder musst Ich du wieder in die bin ohne Probleme 1A versetzt worden, ja. So, ja, wir haben das Wochenende vor Elimination Chamber. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wo der jetzt wie heißt. Ich meine, in Amerika heißt der Elimination Chamber und hier in Deutschland heißt der seltsamerweise noch immer No Way Out. Ich Ich weiß glaube, auch nicht, ich habe keinen Sky mehr, das ist das Blöde. so war das. Ich bin mir da nicht sicher, denn ich gucke den ganzen Spaß ja auch immer nur auf Englisch, aber wir können mal auf sky.de nachgucken. Wie das denn nochmal in Deutschland so hieß. Denn. Kostet denn eigentlich das? Eieiei. Was kostet denn eigentlich, wenn man Elimination Chamber einen Tag später bei Sky irgendwie auf der Webseite sich angucken will? Geht das? Das Erstens, geht das? Gibt das? Gibt's das überhaupt? ist leider nicht möglich. Ist nicht möglich. Ne, du Und die kannst. WWE-Seite ist wahrscheinlich für deutsche Nutzer auch nicht irgendwie Wiederholungen, irgendwie Replays Das ist akzeptiert. leider Wie auch ist das? korrekt, ja. Dann werde ich ja dieses Jahr gar kein Elimination Chamber sehen. Das ist leider auch korrekt. Es sei denn, ich kaufe mir hinterher die DVD, wenn alle sagen, das war der beste Pay-Per-View der letzten 10 Jahre. So, also das Ganze. Zweifel, dass das so kommen wird. Das Ganze heißt in Deutschland wahrhaftig dann noch No Way Out. Keine Ahnung, warum das eingeführt wurde. Ist auch ein besserer Name. So, nee, das ist ganz schrecklich. Bei No Way Out gibt es ja immer Steel Cage Barbed Wire Cage Matches. Oh ja, da können wir noch BWL zu und gut dran erinnern, Big Show, ja. Mann, war das ein mieses Match. Richtig ja, mies. aber mit dem Barbed Wire und so, das hat ja auf einiges Oh ausgemacht. ja. Ach, ey, das war so mies. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. War Vince Russo zu der Zeit in der WWE? Apropos Vince Russo, der ist ja jetzt Lange, auch. lange nach Er hat seiner sich Zeit. jetzt ja auch von TNA verabschiedet. Das war No Way Out 2004. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, das war. Nee, das war 2005. Ich meine, ja, dann komme ich näher, ich mich ja langsam an. Ich meine, Vince Russo ist 1998, glaube ich, zur WCW gewechselt. Okay, das ist ein bisschen her. Bin mir nicht ganz sicher, aber so in dem Zeitpunkt würde ich vermuten. Naja, davon abgesehen, dass. Vielleicht irgendwann mal für mein Kindle diese Vince Russo-Biografie, wo er ja ganz viel Unsinn erzählt, kaufen. Manchmal ist es ja ganz interessant, wenn jemand ganz viele Lügengeschichten erzählt. Und man weiß, kann das aber selber ungefähr einschätzen, wo er jetzt die Wahrheit sagt und wo er Brummen spinnt. Und ich werde dann die Übersetzung ins Deutsche übernehmen. Der Lügenpeter. Oder nein, Vince Russo. Das Leben eines Lügenpeters. Lügenpeter kenne ich nicht den Begriff. Ich kenne den Begriff Lügenbaron. Ich glaube, es gibt auch Lügenpeter. Ich werde das mal googeln. Wer war denn der Lügenbaron? Das weiß ich nicht. Da kommt jetzt Baron wieder mein Umf. Münchhausen. Und wofür war Baron von Münchhausen bekannt? Welches ist die bekannteste Lügengeschichte von ihm? Das darfst du uns verraten. Weißt du das? Ich kenne mich da nicht so aus. Das könntest du kennen. Er ist einmal in einem Sumpf gefallen und drohte immer weiter runter zu sinken und in diesem Sumpf quasi in dem Morast zu ertrinken. Und dann hat er sich an seinem eigenen Haarschopf selber herausgezogen. Okay, ich kenne mich mit dieser altdeutschen Das war Literatur vielleicht nicht die so aus. bekannteste Lügengeschichte, obwohl sehr bekannt ist auch die, wo er auf einer Kanonenkugel geritten ist. Okay. Da muss ich jetzt Sowas übrigens erlebst du mal sowas heute an der nicht mehr in der Stelle, Schule. nee, an der Stelle muss ich wieder an Mario Kart denken mit der Kanonenkugel. Das ist, was wir heutzutage lernen. Also das mit Pisa, das stimmt schon alles. Ja, Gott, wer braucht denn auch so altdeutsche Literatur? Wie soll man einen aktuellen Stephen King in der Schule lesen? So, Wenn das dann so lange dauert, wie bei dir, bist ja immer noch bei, es wie ist. hieß der erste noch, die Arena, Es gibt ja. dann würde Was ich heißt denn hier der sagen, Erste? dass du so mit 57 wahrscheinlich in der 12. Klasse. Nee, also es gibt ja auch sehr kurze. Nee, sehr kurze ist jetzt falsch gesagt. Es gibt auch kürzere Stephen King-Bücher. Ich habe zum Beispiel, was hatte ich denn gelesen mal? Nicht dieses Christie, ich weiß es leider nicht mehr. Ich werde nachher mal bei Amazon gucken. Wahrscheinlich habe ich es bis dahin wieder vergessen. Deshalb mache ich es jetzt, auch wenn es dauert. Die Sache ist nämlich, Thomas hat ja diese Woche wieder aus zeitlichen Gründen nicht so viel sehen können vom Wrestling, eigentlich gar nichts. Deshalb wird Thomas mir wieder Dinge nennen und ich muss da dann mal ein bisschen durchs Und Pro. außerdem habe ich kein Sky mehr, wie du weißt. Ja, und deshalb muss ich dann durchs Programm führen. Das heißt, Thomas ist hier eigentlich nur zum Fragen stellen angestellt. Ich kann mir höchstens immer montags dann auf, weil ich kein Sky mehr habe, auf Eurosport dann diese Zusammenfassung angucken. Und das habe ich einmal gemacht. Das habe ich ja in der letzten Sendung vor 2 Wochen berichtet, dass ich das mal machen werde. Und ich muss sagen, diese Zusammenfassung, das ist echt eine Katastrophe. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Generell, Wrestling im deutschen Fernsehen ist eine Katastrophe. Ich habe mir auch wahrhaftig mal von mit Carsten Schäfer und Co. habe ich mir auch mal deutsches Wrestling gegeben. Also ich habe angefangen, ich habe nach 2, 3 Minuten ausgemacht. Das war die Ausgabe, wo Mick Foley am Anfang bei Raw war. Und es ist wirklich so, dass jeder einzelne Satz von den deutschen Kommentatoren übersetzt wird und man kommt von dem Englischen eigentlich gar nichts mit. Und habe ich mir dann auch gesagt, warum soll ich mir das denn antun? Da klingen ja alle Promos gleich. Und habe dann wieder auf Englisch Ja, umgeschaltet. wobei das Problem, das klingt ja noch, als wenn du wenigstens den Inhalt mitbekommst, Ja, klar. blöd ist. Aber bei Eurosport ist das auch noch, da ist dann irgendein Promo im Hintergrund und die sprechen im Kommentar über irgendwas ganz anderes und du weißt gar nicht mehr, was ist denn da jetzt, was passiert Okay. denn da jetzt in dem Promo. Das ist selten dämlich. Das ist eine furchtbare Sendung. Also Wrestling bin ich jetzt nicht mal auf dem aktuellen Stand. Okay. Das ist schade und entspricht leider nicht so ganz den Anforderungen dieses Podcasts, aber was will man machen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann ja mal ein paar Fragen stellen. Es gibt übrigens, zwei Sachen. Ja. Den Begriff Lügenpeter gibt es und von Stephen King, was ich da letztens gelesen hatte und was ich ja gut fand, war Der Fluch. Das war hervorragend, das war auch etwas länger, ich glaube so 700 Seiten, das war sehr, sehr gut. Es wurden ja jetzt alle Stephen King Bücher nochmal veröffentlicht als Taschenbuch, zumindest viele, und das war da drunter und das kann ich nur empfehlen. Das lässt sich sehr schön weglesen. Wie eigentlich? Meinst du, was er damals unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben hat? Nee, das glaube ich nicht. Nee, von Richard Bachmann hatte ich mal dieses Qual gelesen, das war auch ganz nett. Wobei das irgendwie nicht so ganz dem entsprach, was Stephen King schreiben würde. Also das war schon gerechtfertigt, das unter dem Pseudonym zu veröffentlichen. Ja, ich habe mich entschieden, dass ich Der Anschlag nicht lesen werde von Stephen King. Ich habe so ein paar Kritiken gelesen und das klang so für mich, als wenn ich da nicht unbedingt jetzt 1000 Seiten investieren muss. Zumal die Arena habe ich ja durchgelesen, das fand ich dann teilweise auch ein bisschen anstrengend. Okay. Das war mir dann doch zu viel, aber ich bin mal sehr gespannt, wenn du es gelesen hast, falls du es denn liest und falls du es vor allen Dingen zu Ende liest. Ich werde es durchlesen und ich werde das... Aber die Arena ja auch schon gesagt, aber mal gucken. Nee, das habe ich nie gesagt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Bewertung. Strikt durchziehen, ich werde heute Abend die ersten 50 Seiten lesen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich werde heute Abend die ersten 50 Seiten lesen. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ich werde mir das setzen. Also die Wii, die bleibt dann, ausbleibt die auf jeden Fall nicht, aber die bleibt auf jeden Fall nicht so lange, als dass ich das nicht mehr schaffen würde. So, du hast gerade vorgeschlagen... Heute Abend kommt ja am 1. aber auch das Star Quiz. Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht wirklich. Auf RTL kommt ja um 10:45 der Klitschko-Boxkampf. Den werde ich natürlich auf alle Fälle gucken. Ja, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Also Fernsehen ist eh so ein bisschen aus dem Fernseher. Ich würde meinen Fernseher verkaufen, wenn ich nicht die Konsolen da dran hätte. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Hast du denn letzte Woche zufälligerweise den Tatort aus Bremen geguckt? Nein, habe ich natürlich auf keinen Fall. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, einen Tatort zu gucken. Schade, das hätte mich jetzt mal interessiert, weil wir haben vor dem Vorfeld, also ich fand ihn nicht besonders gut, die haben im Vorfeld sehr positive Kritiken gesagt und auf Spiegel Online stand dann, dieser Tatort hätte so ein bisschen Akte X-Elemente. Und das hätte mich jetzt interessiert von jemandem, der Akte X geguckt, ob du das auch so gesehen hättest. Aber gut, hast du nicht gesehen, kann man da nicht beurteilen. Wenn du mir einmal sagst, wie der hieß, dann kann ich den sogar vielleicht mal nachgucken. Ja, das war der von letzter Woche aus Bremen. Wie der hieß, weiß ich nicht. Aber das kannst du ja in der Fernsehzeitung einfach nachgucken. Letzte Woche Sonntag, 7:15. Ich werde mir das mal notieren. Das war diese Bremer Kommissarin. Und das war so ein ganz komischer Fall. Die ganze Zeit, das war so eine, da ging es um so eine Frau, die da in der Nähe, wo ein Mord passiert ist, in einer Tankstelle wohnt und die aber irgendwie eine Psychose hatte. Und das war ganz komisch. Da waren die ganze Zeit irgendwie groß eingeblendet, irgendwelche Ameisen, die da rumliefen. Und die Frau hatte irgendwie einen Reinigkeitstick. Also war alles sehr, sehr mysteriös. Klingt höchst interessant. Haben mir ehrlich gesagt nicht gut gefallen. Okay, ich werde das mal unter die Lupe nehmen. Ja, mach das mal und dann kannst du mal berichten. Ja, also du hattest vorgeschlagen, du stellst Fragen, beziehungsweise eigentlich hattest du das nur vorgeschlagen, weil ich dir das vorher geschrieben habe. Du stellst Fragen, beziehungsweise nennst Stichpunkte und ich sag, wie das in der ollen Story weitergegangen ist. Hau rein! Also als erstes müsste ich natürlich mal wissen, da ich jetzt die letzten 2 Wochen nichts gesehen habe, gab es einen Titelwechsel. Ja, das kannst du auf diese Woche beziehen. Letzte Woche weiß ich nicht mehr. Ich würde mal sagen, nee. Also Jack Swagger hat irgendwann mal den US-Teil gewonnen. Das fällt mir gerade so ein. Ansonsten kann ich dir nichts mehr sagen. Ja, das weiß ich. Also Jack Swagger ist noch US-Champion. Dem ist so. Und ich glaube, den hat man diese Woche auch gar nicht gesehen. Zumindest nicht in den großen Shows. Ich habe irgendwo gelesen, Jack Swagger hat Mason Ryan besiegt bei Superstars. Aber ansonsten, nö. Ist Jack Swagger dann bei dem Elimination Chamber Pay-Per-View dabei? Nicht, dass ich wüsste, wobei ich habe jetzt auch nicht die Karte hier vor Augen, aber nein, das würde mir jetzt, das wüsste ich. Und Tag Team Champions sind dann immer noch Primo und, wie heißt der andere da? Unico. Epico. Nee, gar nicht. Primo und... Epico, genau. Unico ist ja der andere da, mit seinem Bonanza-Fahrrad. Die sind immer noch Tag Team Champions. Ja, da gehe ich mal von aus. Der ist Intercontinental-Champion. Mann, ich hab doch gesagt, alle Titel gleich, du sollst mich nach dem Geschehen fragen, nicht nach den euren Titeln. Cody Rhodes ist immer noch... Ja. Alle noch Titel, ja. Und CM Punk ist... Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und John Cena? Ja. Der ist doch gar nicht mehr Champion, Nee, oder? nee, nee, nee. So, dann erzähl mal, wie ging es denn mit John Cena, Zack Ryder und Kane weiter? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Da ist eigentlich relativ viel passiert. Ach du Schande. Hätte ich das mal nicht gefragt, kann ich die Boah. Frage zurückziehen? Also John Cena meinte erstmal, Zack Ryder solle in der Umkleidekabine von Cena selber bleiben. Übrigens nette Anekdote. Cena hatte sehr viele T-Shirts von sich hängen. Ungefähr so, neun, ich weiß nicht, so 6 bis 9 T-Shirts von John Cena hingen in John Cenas Umkleide. Es sah aus, als hätte er so einen eigenen Merchandising-Stand in seiner Umkleide. Vielleicht haben wir das ja. Ja, allerdings nur mit T-Shirts von ihm. Ja, das sind ja auch die, die sich am. Nee, ich glaube, im Moment gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CM Punk und John Cena, oder? Ja, es gab ja dieses neue CM Punk T-Shirt, das war wohl auch direkt dann ausverkauft wieder. Wie sieht denn das aus? Ich habe es ja noch nicht Ach, gesehen. das ist nicht so dramatisch besonders, das ist halt einfach ein bisschen andere Farben, da steht wie Best in the World und so drauf. Also sieht nicht schlecht aus, aber ist jetzt auch Also nichts Neues. kein schwarzes und kein weißes. Es ist, glaube ich, braun. Okay. Ja. John Cena ging dann erstmal weg, gab dann später Interview und Kane holte sich dann Eve Torres und sperrte die in einen Krankenwagen, wollte mit Eve Torres in dem Krankenwagen wegfahren. Eve Torres konnte noch entkommen, beziehungsweise, ja, also Eve Torres gelang es noch aus dem Krankenwagen zu springen in die Arme von John Cena und dann passierte es, es gab den großen Kuss zwischen John Cena und Eve Torres. Ja, was ist da los mit John Cena? Das ist korrekt. Also erstmal die interessante Sache dabei, der Kuss zwischen Cena und Eve Torres wurde beobachtet, die Kamera wurde zur Seite geschwenkt und wir sahen Zack Ryder im Rollstuhl da stehen und ja, John Cena versuchte das natürlich erstmal zu entschuldigen. Also Cena wird dann jetzt zum Heel werden. So, nach dem Main Event gab es dann, ja, da kam dann John Cena in den Ring, wurde ein bisschen ausgebuht und wollte sich dann, ja, hat sich dann erstmal entschuldigt und so weiter und meinte Ganz, Kane. ganz, ganz, ganz, ganz kurz. Nach dem Main Event heißt jetzt aber noch in der Sendung, ne? Nicht irgendwie nach dem sozusagen die Kameras ausfahren. Nein, nein, nein. Nach dem Main Event Match. Nach dem Kampf und dann war das sozusagen, okay, habe ich verstanden. Ja. Auf jeden Fall. Solche Segmente ja dann auch noch, wenn schon sozusagen die Live-Sendung vorbei ist, posten das dann später auf der Webseite, Nö, oder nee, war das das war ja wichtig für die Sendung eben. So, Zack Ryder unterbrach dann Cena und kam in den Ring, schlug so ein bisschen auf Cena und war recht Wie ist der wütend. denn mit dem Rollstuhl in den Ring gekommen? Ja, der hat sich dann da hingefahren und dann ist er da, glaube ich, irgendwie rein. Ja, irgendwie in den Ring gekommen. Also, er hat sich da irgendwie Wie hochgezogen. hat er denn John Cena geschlagen, wenn er dann da. Ja, er hat ja irgendwas mit dem einen Bein, aber er kann noch so leicht schaukelnd stehen. So ist das ja nicht. So, naja, auf jeden Fall, Ryder schlug dann auf Cena ein. Cena war wütend, hat das T-Shirt ausgezogen, war bereit zum Kämpfen und hat Zack Ryder dann, als der, glaube ich, nochmal. Und dann kam Eve rein. Ja, warte mal erstmal. Und als Zack Ryder da dann nochmal auf Cena losgehen wollte, hielt Cena Ryder fest. Ryder wollte schon so zurückzucken und Cena hat ihn nochmal so leicht geschubst, dass Zack Ryder zu Boden fiel und den Ring verließ. So, dann auf dem Titantron-Bildschirm war Kane zu sehen und es gab ein diabolisches Lachen und Kane meinte, endlich hätte Cena den Hass in sich herausgeholt, embrace the hate und so weiter und Kane kam dann noch heraus. Und schnappte sich Zack Ryder am Rollstuhl und hat den Rollstuhl am Entrance Stage da so runter geschubst. Auf den Betonboden. Das sah übrigens auch sehr gut aus, der Spot. Der war, denke ich, auch leicht riskant und da lag dann Zack Ryder. Ich hoffe mal, dass WWE da nicht mit irgendwelchen Behindertenverbünden jetzt oder Verbänden vielmehr Schwierigkeiten kriegt, dass da Gewalt gegen Leute mit Handicap, also zum Beispiel Das Rollstuhlfahrer, wäre sehr lächerlich, aber ich hab da noch vergibt. nichts gehört. Also ich denke mal, da kommt wohl auch nichts mehr. Naja, auf jeden Fall, dann kam noch Eve Torres heraus und hat geweint. Und dann kam noch John Cena dazu. Und Zack Ryder wurde auf einer Trage aus der Halle gebracht. Und das Interessante auch, Eve Torres hat hier eigentlich den Heat bekommen von dem Kuss. Gleich mal Sina. Ja. Das ist eine Line, die mich nicht wirklich interessiert. Ne? Das tut mir leid. Gibt es denn jetzt beim Pay-Per-View irgendwas? Gibt es ein Match zwischen John Cena und Kane oder was passiert da jetzt? Darf ich mal kurz fragen, dass, ob du dich eigentlich so über durch Berichte informiert hast? Also so nee, ein... hab ich nicht. Okay, gar nicht. Soll ich das denn machen? Ich war letzte Woche 2 Tage in München, 1 Tag in Frankfurt und den Rest der Tage musste ich sehen, dass ich meine Arbeit erledigt bekomme. Okay. Dann hätte ich das dann machen sollen. Okay, das ist schön, ne? Dann wirst du jetzt ja auch noch überrascht. Es gibt, ich glaube, dieses Match, das gab es seit Jahren nicht mehr in der WWE. Ich kann mich gar nicht, also das ist ein Match aus der Attitude Era. Und es handelt sich um ein Ambulance-Match. Oh nein. Das zwischen John Cena und Kane stattfinden wird. Ja, du hast recht, das wird wahrscheinlich kein technisch hochgradiges Match. Und als dieses Match angekündigt wurde bei Raw, da war im Publikum auch irgendwie total stille, weil die meisten wahrscheinlich gar nicht wussten, was ist denn das jetzt. Und ich denke, das könnte ganz interessant werden. Also ich kann mich an kein gutes Ambulance-Match erinnern. Ich habe da was im Kopf, irgendwas mit Shane McMahon, vielleicht auch mit Kane. Das war ganz gut. Survivor Series 2003 oder 2004, glaube ich. Ja, aber da gab es bessere Matches. Bei der Survivor Series? Ich meine zwischen Shane McMahon und Kane. Wobei zwischen den beiden jetzt diese Super-Matches waren da nicht. Aber es gab ja dieses eine, wo dann Shane McMahon auf diese riesen Rüstung da gestiegen. Ja, das ist richtig. Und dann den Elbow darunter. Wo sie davor bei dem Pay-Per-View immer, wo er, Shane McMahon, immer diese... dieses Märchen von dem, der die Bohnenstangen nach oben wechseln lässt, erzählt hat. Aha. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und das war dann im Prinzip das Symbol dafür, dass da jemand, in dem Märchen klettert ja jemand dann ganz hoch an eine riesige Pflanze. Und ich nehme an, das war dann das Symbol dafür, dass der Shane McMahon hoch in diesen Gerüst klettert oder so. Mhm. Naja, auf jeden Fall, Ambulance-Match ist ganz interessant platziert, weil eigentlich hat man es ja nicht nötig, denn die Elimination Chamber-Matches ziehen ja schon als Gimmick, aber... denke, das war aber dann wohl das Ende, was man für die Storyline bringen wollte, aber da kommen wir dann nachher bei unserem Tipp zu. Ich finde das ein bisschen problematisch, weil WWE geht da die Gefahr ein, irgendwann das so ähnlich wie TNA zu machen und zu viele Gimmick-Matches zu machen, sodass die Matches dann keine Bedeutung mehr haben. Ja, es ist zugegebenermaßen bei diesem Pay-Per-View so sehr viel, aber ich denke, wenn man das einmal macht, ist da noch nicht so viel Gefahr. Ich fand übrigens all das, was hier storyline-technisch zwischen Kane, Cena, Zack Ryder und Eve Torres ablief in dieser Raw, auch wenn es jetzt alles schwer zu erklären war, weil es halt recht viel passiert ist, fand ich das insgesamt doch alles sehr unterhaltend. Mir klingt das alles zu sehr nach Seifenoper. Ja, Wrestling ist ja auch oft betitelt von der deutschen Presse Seifenoper. Ja, aber wie gesagt, also das finde ich zu... Aber das ist meistens, wenn dann irgendwie Frauen dabei sind in den Storylines, dann wird es meistens ziemlich peinlich. Die einzige Ausnahme, an die ich mich erinnern kann, das war relativ gut damals zwischen Chris Jericho und Trish Stratus. Mit der Trish Stratus. Das ist ganz gut, wo dann bei sozusagen bei dem WrestleMania Main Event Trish Stratus quasi die Seiten gewechselt hat und auf die Heel-Seite gegangen ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Wo wir gerade bei Chris Jericho sind, wie ging es denn weiter mit dem nicht sprechenden Chris Jericho? Ja, ich hätte an der Stelle gerade auch nochmal eine Frage, muss ich sagen. Ja, und zwar bei der Szene zwischen Cena und Eve Torres, da kam mir die Erinnerung zwischen der Szene, von der Szene zwischen Cena und Maria Kanellis in Erinnerung. Und jetzt war ich ganz halt überlegen, in welche Storyline das eigentlich gehörte. Nee, ich mich nämlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da... bei wem war Maria denn als irgendwie Ringbegleitung oder als Freundin dabei? Das weiß ich nicht. War die überhaupt gab's Ringbegleitung? Die war doch immer allein, oder? Ich habe keine Ahnung, aber irgendeinen Sinn muss das ja mal gehabt haben, diesen Kuss da. Was? Oh, keine Ahnung. So, Chris Jericho. Ja, da kommen wir zu dem... Also er ist ja... so viel habe ich mitbekommen, dass er auch in der Chamber ist und das hattest du... Wie war denn das beim Royal Rumble? Da hattest du irgendwas erzählt. Da war er ja auch mit als Kandidat, dass er gewinnt, aber da hat er irgendwie nicht gewonnen. Wie war denn das? Irgendwo hat er doch nochmal dann CM Punk angegriffen. War das bei Raw oder war das beim Rumble? Das war beim Rumble, ne? Nee, das war bei der Raw nach dem Rumble. Da gab es dann im Main Event den Codebreaker gegen CM Punk. Also geht das jetzt weiter zwischen Jericho und CM Punk? Und So, ja, auf jeden Fall. Dass die beiden vielleicht am Ende zusammen in der Chamber die letzten beiden sind, die um den Titel kämpfen. Lass mich erzählen. So, es gab eine Elimination Chamber Match Debate, also eine Debatte. Am Anfang von Raw, da gab es dann schön aufgebaute Pulte und alle Wrestler, die im Elimination Chamber Match von Raw antreten, standen im Ring, hatten jeweils dann ihren Pult ein Mikro und durften dann ein bisschen erzählen. Das klingt jetzt ziemlich... Wer ist denn jetzt überhaupt in der Chamber? Also ich weiß, Chris Jericho, CM Punk, wer denn eigentlich noch? Ja, das kann ich jetzt gerade so nicht sagen. Ja, wäre aber schon wichtig jetzt. Ne? Ja, wäre wichtig. Also, ist ein bisschen schwierig, weil da muss ich jetzt wieder auf die Karte wechseln. Das ist jetzt alles... Auf die Karte. Du. Ich weiß, du hattest noch erzählt, Kofi Kingston. So, dann fehlen noch zwei. Wer ist denn noch? Kane kann es ja nicht sein, Cena auch nicht. Triple H und Undertaker dauert bis WrestleMania, schätze ich. Wer ist denn da überhaupt noch? Achso, Dolph Ziggler natürlich, denke ich. Weiß ich nicht, Jack Swagger hast du gesagt nicht. Wen haben wir denn noch? Ist Wade Barrett eigentlich auf Raw-Seite oder ist er auf SmackDown? Warte, der ist auf SmackDown, ne? So, warte, ich habe die Karte gleich. Würde der ja noch da reinpassen. Aber so, in der Raw Elimination Chamber. CM Punk, ja. Dolph Ziggler, Chris Jericho, ja. The Miz, R-Truth und Kofi Kingston. R-Truth, korrekt. So, okay. Kommen wir zurück zur Elimination Chamber Debatte. Klingt von der Idee absolut blöd, lächerlich. War aber sehr gut, muss man sagen. War ein sehr schönes Segment. Also, es war sogar ein Segment, ich hab nach Raw gesagt, okay, in Raw mit... ich glaube, ich habe gesagt, zwei hervorragenden Segmenten und diese Debatte, die gehörte, glaube ich, soweit ich noch weiß, dazu. Und das soll was heißen. Ja, es gab so ein bisschen, ja, wie sagt man heutzutage so schön, es gab ein bisschen Beef. Was gab es? Ein bisschen Beef. Es gab ein bisschen Beef. Ich weiß nicht, was das ist. Ehrlich nicht? Fleisch oder was? Es gibt so eine komische Wirtschaftszeitung, die heißt Beef. Nein, das nennt sich in der heutigen Hip-Hop-Rapper-Szene in Deutschland nennt sich Beef-Streit. Achso, dann sag doch, es gab Streit. Ja, ich wollte ein bisschen neumodisch klingen und so. Also wenn man neumodisch klingt, ist man nach zwei Jahren immer ganz altmodisch. Das mag sein, das entwickelt sich dann aber ja weiter. In zwei Jahren sage ich dann irgendwas anderes. Und diese Aufnahmen sollten ja zeitlos sein. Ich gehe ja davon aus, dass die mal in 70 Jahren ins Weltall geschickt werden, um sozusagen den Zustand Deutschlands vor 70 Jahren aufzuzeigen. Und da sollte man natürlich in 70 Jahren noch verständlichen Sprache sprechen. Ja, die Leute werden den Kopf schütteln. Ja, genau deshalb habe ich jetzt aber das erklärt. Und diese Sendung ist ja so zeitlos aufgrund der hervorragenden Qualität. Und ich bewege gerade meine Hand entsprechend dem Wortes hervorragender Qualität. Das muss man sich jetzt gerade mal bildlich vorstellen. Hervorragend. Ja, wir übertreiben wieder ein bisschen. So. Wenn bei Mirko jetzt irgendwo im Hintergrund so ein Hämmer zu hören ist, dann sind das die Männer in den weißen Anzügen, die ihn abholen. Ne, bei uns werden immer vor der Tür diese Rohre verlegt, die man auch in den Horrorfilmen sieht. Und da kommen dann diese Leute in diesen weißen Anzügen mit so einer Atemmaske und so. Und das, ja. Horrorfilme gucke ich nicht. Nee, ich weiß wohl. Aber ich muss ja immer Referenzen aus tollen Horrorfilmen geben, die ich gesehen habe. Da gibt es einiges zu erzählen, aber ich lasse das lieber. Ach so, heute Abend übrigens kommt eine Folge. Das ist ganz blöd für mich, aber das muss ich mir dann morgen in der Mediathek angucken. Weil wo wir gerade bei Horrorfilmen sind, fiel mir gerade wieder der Tatort mit dem Aktik-Bezug auf. Und zwar folgendes. Es gibt ja eine sehr schöne Krimiserie, die du wahrscheinlich nicht guckst, namens Wilsberg, die immer samstags in unregelmäßigen Abständen im ZDF läuft. Und in dieser Sendung gibt es so einen Running Gag. Die spielt in Münster und da sagt immer irgendjemand, Bielefeld gibt es nicht. Da gibt es immer in jeder Folge irgendeinen Bezug zu Bielefeld. Mhm. Und immer, dass es Bielefeld eine sehr unschöne Stadt ist, scheinbar, denken wohl die Schreiber. Und dann gibt es so einen Running Gag, Bielefeld gibt es nicht. In der letzten Ausgabe von Wilsberg, da gab es einen Mordfall und da gab es so einen schizophrenen Menschen, so einen jungen Mann, dessen Bruder war verdächtig da des Mordes. Und dieser junge, schizophrene Mann, der ist da irgendwie Fußballtrainer und so gab es da eine Verbindung zu dem Entführungsfall, der da eine Rolle spielte. Und der wiederum, der hatte die Theorie, Bielefeld Okay. dann soll es heute eine ganz seltsame Folge, die auch für mich deshalb sehr stark nach Akte X klingt, namens die Bielefeld-Verschwörung geben. Du musst jetzt mal, warte mal, ich guck mal, ob hier in der Fernsehzeitung die Webseite dazu steht. Und dann wirst du parallel mal die Webseite aufrufen. Die ist bestimmt mit ganz viel Flash, du. Warte mal. Also bei dir in dieser TV-Movie, die ich heute als, deshalb kam ich da mal drauf, die ich heute als Fernsehzeitung habe, steht Wilsberg Goes Akte X. Sehr humoriger, schräger Fall und doch spannend. Ein Highlight der ohnehin starken Reihe. Bitte mehr davon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier steht aber nicht die... Weißt du, was wir nächste Woche machen werden? Wir werden nächste Woche zwei Sendungen aufnehmen. Eine übers Wrestling und eine, in der wir einfach über irgendwas reden. Gib doch mal in Google Bielefeld existiert nicht Wilsberg ein. Ja, ich habe gerade schon Bielefeld gibt es nicht gegoogelt. Gibt es irgendwie so eine Webseite, die heißt www.bielefeld-existiert-nicht.de. So, ich habe das gegoogelt. Es gibt die Seite bielefeldverschwörung.de. Das ist eine einfache Textseite. Gehen wir da mal drauf. Das könnte die da steht? Ja, ja, ich bin schon drauf. Das ist eine einfache Textseite. Und in der Vorschau von dieser Serie, da hat man gesehen, dass dieser Mensch in dieser Krimiserie quasi der Autor dieser Webseite ist. Das fand ich ganz clever, wie sie das gemacht haben. Ja, warte mal eben, da steht ja auch was drauf. Warnung, diese Seite enthält Material, von dem Sie nicht wollen, dass es bekannt wird. Speichern Sie diese Seite nicht auf Ihrer lokalen Platte ab, denn sonst sind Sie auch dran, wenn Sie plötzlich bei Ihnen vor der Tür stehen. Und das passiert genau, schneller, als man in denkt. In dem Fall heute Abend, da soll wohl dann der Autor dieser Webseite, der hat irgendwie was entdeckt und dann bittet er diesen Wilsberg, der ist ja Privatdetektiv, um Hilfe. Und dann kurze Zeit später wird er wohl ermordet, dieser Autor der Webseite. Mhm. Aber da ich ja heute um diese Zeit auf den ersten das Star-Quiz gucken muss, werde ich hoffentlich dann morgen, ich hoffe, das ZDF ist schnell genug, den Fall in der ZDF-Mediathek gucken. Vor einigen Jahren fiel es einigen Unerschrockenen zum ersten Mal auf, dass in den Medien immer wieder von einer Stadt namens Bielefeld die Rede war, dass aber niemand jemanden aus Bielefeld kannte, geschweige denn selbst schon einmal dort war. Das ist schon mal gut. Aber auch vor dem Internet machen Sie nicht halt. Sie vergeben Mailadressen für Domain unibielefeld.de und Sie folgen aus den neuesten Trends. Sie bieten im Web eine Stadtinfo über Bielefeld an, sogar mit Bildern. Ja, also das ist so viel, weil ich gucke ja keine Horrorfilme. Wie bist du da jetzt darauf gekommen? Ich habe einfach Bielefeld gibt es nicht angegeben bei Google. Nee, ich meine, du wolltest ja gerade irgendwas zum Wrestling erzählen und nicht vom Bielefeld. Du lenkst immer so ab. Ja, ja, also nächste Woche werden wir einen dreiviertelstündigen Podcast zum Thema Wrestling geben und einen dreiviertelstündigen Podcast zum Thema alles andere, was uns gerade so reinfällt. Das habe ich jetzt gerade feste gemacht. Wer dafür ist, schreibt das in die Comments und schreibt das in die Kommentare, entweder auf www.podcast.com. Keine Hand geht hoch, tut mir leid. Nee, entweder bei www.podcast.com auf unserer Facebook-Seite kann mir das gerne sonst wo schreiben. Ich bin ja gar nicht auf Facebook. Nee, aber wir haben ja eine Facebook-Fanseite auf Facebook und da kann das dann gerne in die Kommentare. Die Leute können mir das Fans gerne. Was haben wir denn? Was? Wie viele Fans haben wir denn? Weil ich ja auf Facebook nicht bin, kann ich mir die Seite ja nie angucken. Musst du mal gucken gehen, das ist eine schöne Seite. Du kannst sie, glaube ich, auch so angucken. So, und auf jeden Fall. Wie viele Fans haben wir denn? Das ist großes Geheimnis. Zwei, oder? Ja, genau. Ich hab zweimal. Ich hab das zweimal. Zwei Fans haben wir. Einer bist du. Jetzt und der zweite auch. Wer der andere ist und ich hab da so eine Idee. Ich hab mir noch so einen Fake-Account gemacht. Das darf man ja eigentlich gar nicht sagen. Das ist ja verboten. Ich schätze, dass der andere Fan kommt wahrscheinlich aus Bielefeld. Das lassen wir jetzt so stehen. So, auf jeden Fall, wer dafür ist, dass wir zwei Sendungen machen, eine zum Wrestling und eine zum alles anderen, was gerade anfällt, schreibt das entweder auf www.podcast.com, auf Facebook, schreibt mir das persönlich, per Mail, schreibt mir das bei Facebook, schreibt mir das bei, was weiß ich, wo ich überall bin. Und dann werden wir das machen. Einfach im Impresso von Mirkos Webseite gucken und ihm per ganz normaler Briefpapierpost das schicken. Ja, oder man ruft mich einfach an. Steht da deine Telefonnummer auch? Ich hoffe nicht. Da werden sich aber einige freuen jetzt. Einfach anrufen. Hier wird jeder Anrufer, also von mir aus können ja auch alle Leute gerne zu mir fahren und dann gibt's hier Tasse Tee und dann können wir mal drüber reden. Ich würde mal einen Aufruf schreiben. Liebe Zuhörer, falls ein einer von euch in Bielefeld wohnt, schickt bitte mal eine Papierpostkarte aus Bielefeld an die Adresse, die im Impressum von Mirkos Webseite steht. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also ich nehme alles an, wir können auch gerne... Einfach nur, um zu prüfen, ob Bielefeld existiert oder nicht. Weil man weiß es ja nicht. So, wo waren wir? Also auf jeden Fall, es gibt die Elimination Chamber Debate und da reden alle ein bisschen, dann kommt noch John... Wrestling wollten wir auch noch drüber sprechen. Ja, das ist schlimm, wenn du es nicht mehr guckst, wie sollen wir drüber reden? Also wir müssen demnächst mal die Domain, also die Adresse von unserem Podcast ändern und dann heißen wir einfach nur noch irgendwie, weiß ich nicht, derpodcast.com oder so. Nein, Dropkick Drama. Wir werden mal weil ich glaube nämlich in Wirklichkeit bin ich einer Verschwörung auf die Spur gekommen. Wrestling existiert gar nicht. Seit ich Akte X gucke, sehe ich auch hinter jeder Ecke eine Verschwörung. So, erzähl mal was zur Elimination Chamber Debate. Ja, muss ich wohl. Ja. Alle redeten ein bisschen, dann kam noch John Laurinaitis heraus, bedankte sich bei dem Board of Directors, dass er weiterhin Interim General Manager of Raw ist und es gab dann, wie gesagt, ein bisschen Beef. CM Punk und Chris Jericho waren natürlich auch nicht so auf einer Seite, generell war das niemand da und letztlich ging es dann so weit, dass Chris Jericho noch den Trouble in Paradise von Kofi Kingston einstecken musste, weil Chris Jericho behauptete in diesem Segment, alle Wrestler im WWE-Roster wären Chris Jericho-Wannabes, die ihn nachahmen und die seinen Erfolg umbauen wollen und so weiter. Und dann wurde ein Match zwischen Jericho und Kofi Kingston angesetzt und Jericho hatte natürlich keinen Respekt vor Kofi Kingston vor dem Match und hat den schon mal weggeschubst und dann gab es während der Debate noch den Trouble in Paradise gegen Chris Jericho und das Match konnte dann allerdings Chris Jericho via Codebreaker für sich entscheiden. Und wie war das Match? Das war okay, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Um Matches geht's bei Raw nicht. Das muss man auch mal klarstellen. So war es nur ein ganz, ganz kurzes dann. Ja, ich glaube, 5-7 Minuten. Shawn Michaels gegen Cena damals in London, das war natürlich schon ein tolles Match. Ja, das war was anderes. Aber in der Regel sind solche Sendungen halt nicht für Matches da. Hin und wieder gibt es die Ausnahme, aber Gott. Ja, stimmt schon. So, was möchtest du noch wissen? Wo ich gerade Shawn Michaels schon erwähnt habe und vorhin schon Triple H und Undertaker. Shawn Michaels war irgendwie angekündigt, ne? Er sollte bei dieser Sendung dabei sein und wie ist denn das jetzt gelaufen? Ja, Shawn Michaels war da, er meinte, es ist WrestleMania-Zeit, man kann sich doch nicht die WrestleMania-Zeit entgehen lassen, beziehungsweise die WrestleMania-Zeit ohne Mr. WrestleMania geht ja gar nicht. Und er wäre jetzt halt nicht mehr Mr. Main Event, aber Mr. WrestleMania bleibt da. Und er hat übrigens auch gar nicht Werbung für diese komische Jagdshow gemacht, ich hoffe, die gibt's nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich finde das auf jeden Fall nicht bewerbenswert. Nein, ich unterstütze das auch irgendwie. Keinster Weise. Auf jeden Fall, Shawn Michaels war da, um mit Triple H zu sprechen, denn er meinte, er hätte ja so entgegengefiebert wie der Triple H gegen Undertaker bei der größten WrestleMania ever, das sagen ja jetzt alle. Und dann meinte Triple H letzte Woche nein und Shawn Michaels wollte ihm da halt so ein bisschen die andere Meinung einreden und Triple H kam rein und meinte nochmal, nee, das macht er nicht und erklärte das auch nochmal, dass er ja letztes Jahr gegen Undertaker, dass er der Erste war, der es geschafft hat, dass Undertaker auf einer Trage rausgebracht werden musste und er hat gesehen, wie sehr am Ende Undertaker da schon war und Triple H will nicht der sein, der dann diese Karriere, diese große Karriere, dieses Phänomen des Undertakers beendet. Mhm. Und Shawn Michaels konterte da und meinte, Triple H wäre ein Feigling und würde sich genauso wie ein Feigling verhalten und Triple H wurde wütend und wütend und wütend und hat letztlich dann, es gab dann so ein Staredown und da hat letztlich dann Triple H nochmal ganz klar gesagt, nein, er macht das nicht und ich glaube Shawn Michaels ist dann aus dem Ring gegangen, dann wurde es dunkel, die Glocke ertönte und wir haben auf dem Titantron nochmal ein Video vom Undertaker gesehen und zwar hat er sich da er sitzt da ja in diesem Video, sitzt ja immer in so einem Raum, da gibt's da so riesige Leinwände, wo dann so Szenen aus dem Match zu sehen sind und er meinte, es wäre noch nicht vorbei. Dann hat man gesehen, wie Triple H eine Schere genommen hat und sich die Haare abgeschnitten hat. Triple H? Undertaker. Undertaker in seinem Video. Triple H auch in dem Video? Nein. Also beziehungsweise ja, aus den Szenen, ne? Aus den Szenen bei WrestleMania, die da abgespielt wurden. Er hat sich jetzt die Haare geschnitten, Triple H oder Undertaker? Undertaker. Ah, okay, weil du Triple H gesagt hattest. Nein. Okay, war das Undertaker? Ja, ich habe ja irgendwie, das war noch vor einiger Zeit, da hatte ja der Dave Meltzer berichtet, dass der Undertaker sich während seiner Auszeit wohl die Haare ganz abgeschnitten hätte. Und bei seinem ersten Auftritt, als er bei Raw zurückkam, das wäre wohl eine Perücke gewesen. Aha. Und da haben schon Dave Meltzer und Brian Alvarez sich Gedanken gemacht, das wird ja bis WrestleMania nicht so lang wieder nachwachsen und mit Perücke kann er da ja auch nicht kämpfen. Und ich weiß nicht, dann haben sie gedacht, naja, wahrscheinlich machen sie so, dass sie hoffen, dass da zumindest ein bisschen was nachwächst und dass sie dann da diese Verlängerungsteile in die Haare machen. Aber wenn er sich jetzt so in einem Video die Haare abschneidet, vielleicht tritt er da ja wirklich irgendwie mit Glatze oder so dann Ja, auf. es gibt ja jetzt die Gerüchte, dass das Biker-Böse-Typ-Gimmick wiederkommt. Das finde ich nicht gut. Na, ich weiß auch nicht, ob das so passen würde bei dem Match. Wobei, ja, ich weiß nicht. Wäre vielleicht ganz interessant. Ich finde das Undertaker-Gimmick besser. Das Biker-Gimmick fand ich. Ja, gut, das war natürlich dieser eine Einzug da mit Limp Bizkit da auf dem Motorrad dann Ja, rein. da erinnere mich auch gerade und da muss man natürlich sagen, das war gar nicht so schlecht, denn Limp Genau. Bizkit da live, das war natürlich Ja. klasse. Genau, aber jetzt so rein vom Wrestling her finde ich natürlich das Undertaker-Gimmick schon besser. So, Das Originale. noch irgendwas, was du von Raw wissen willst? So, dann weiß ich, Chris Jericho. Ja, was ist denn eigentlich mit CM Punk jetzt weiter? CM Punk Yes. wurde angegriffen von Jericho. Jericho hat jetzt aber mit Kofi Kingston gekämpft. Ist denn irgendwas jetzt in der Storyline weitergegangen, dass man denken könnte, nach der Chamber kommt es vielleicht zu CM Punk gegen Chris Jericho? Das habe ich jetzt im Also Moment nicht verstanden. es gab in der Elimination Chamber Debate durchaus Blicke und Wortgefechte, die da, also die weiter in diese Fehde aufbauten. Aber es gab jetzt nichts weiter. Chris Jericho hatte sein Match gegen Kofi Kingston und CM Punk stand im Main Event und hat The Miz die Aufgabe Anaconda Vice besiegt. Übrigens ganz schnell, denn The Miz war das diese Woche? Ich weiß es gar nicht mehr. The Miz hatte ja diesen einen Spot mit R-Truth und da hat er dann wohl ziemlich viel Heat für bekommen, weil das da ziemlich daneben ging. Das war in der Werbepause. Ich bin gerade am Überlegen, weil hier steht da gar nichts von, da müsste das letzte Woche gewesen sein. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee, letzte Woche hatte ich auch nicht gesehen. Nee. Es gab auf jeden Fall diese eine Szene, wo The Miz wohl R-Truth ziemlich unsanft irgendeine Attacke verpasst hat und R-Truth das wohl auch etwas wehgetan hat. Das gab es dann wohl letzte Woche und auf jeden Fall gab es da dann ziemlich viel Heat Backstage. Er hat Ärger bekommen und so weiter und das ist dann wohl die Folge des Ganzen. R-Truth ist allerdings ja dabei, also der war wohl nicht wirklich verletzt jetzt. Ja, Okay, und CM Punk hatte sein Main also Event Match gegen The Miz und das war's. hundertprozentig wissen wir jetzt also noch nicht, ob CM Punk gegen Chris Jericho das WrestleMania-Match wird. Hundertprozentig nicht, aber ich würde sagen, schon sehr klar. Gut, dann erzähl mal, wie es auf der SmackDown-Seite denn mit Daniel Bryan weitergegangen ist, dem anderen Champion. Ja, Daniel Bryan hatte eine Promo und ja, Randy Orton hatte bei Raw einen Auftritt, wo er gegen The Big Show antrat. Da gab es übrigens einen ziemlich missglückten RKO. Da ist Big Show runtergefallen und Randy Orton stehen geblieben. Ich weiß nicht, bei wessen Fehler das jetzt war. Auf jeden Fall gab es dann noch einen zweiten RKO und dann kam Daniel Bryan und hat Randy Orton hinterrücks mit dem World Title niedergeschlagen an den Kopf und bei SmackDown meinte der Theodore Long, Randy Orton hatte einen Concussion am Head. Ja, genau, Concussion, ja, genau. Dessen genaue Übersetzung ich mir nicht so bewusst bin. Okay, war das einfach. Okay, so, auf jeden Fall, Randy Orton ist nicht in dem Zustand, bei SmackDown anzutreten und auch nicht bei Elimination Chamber. Das heißt, es war ein Elimination Chamber Platz frei, denn zuvor. Storyline oder ist das echt? Randy Orton hat sich bei etwas anderem verletzt. Auch hier bin ich wieder absolut up to date und habe gerade keine Ahnung, was es war. Ich kann das auch mal kurz nachgucken. Das heißt, Randy Orton ist jetzt wirklich bei der Elimination Chamber nicht dabei. Da würde ich mal ziemlich sicher von ausgehen. Das ist ja dann schon. Weißt du, was fällt er länger aus? Ist dann sein Einsatz bei WrestleMania auch gefährdet? Ich guck mal gerade nach, was da war, aber ich glaube, so schlimm war es nicht. Es ist übrigens ja jetzt bestätigt, dass WrestleMania 29 in New Jersey stattfinden wird. Das wusste ich auch noch nicht. Im MetLife oder MetLife Stadium. New Jersey. New Orleans ist das, ne? Ja, genau. The Big Easy. Da könnte ich ja mal hinfliegen. Mach das. Mach ich. Wann ist das? Datum? Ach, das ist 7. April, glaube ich. Relativ spät für mich. Ja, da habe ich Zeit. So, ich Guckst du finde. jetzt noch nach, ob mit Randy Orton was da genau war, oder bist du jetzt eingeschlafen? Beides. Ich weiß es gerade nicht. Ich meine, ich habe ihn. Was weiß ich, du? Ich meine, das wäre eine wahre Verletzung, aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Also vielleicht taucht er ja auf, wer weiß. Er ist auf jeden Fall nicht mehr in der Elimination Chamber gewesen und ich kann dir erstmal die anderen Kandidaten nennen. Ja, Daniel. warte mal ganz kurz. Jetzt hat Daniel Bryan ihn dann niedergeschlagen und wenn Randy Orton jetzt bei der Elimination Chamber nicht dabei ist, dann kann ja bei WrestleMania, wenn Randy Orton nicht bis WrestleMania ausfällt, eigentlich nur Daniel Bryan gegen Randy Orton das Match sein, oder? Es sei denn, Daniel Bryan verliert bei der Elimination Chamber den Titel. Ja, da kann man auch anders lösen. Ich finde, das muss jetzt nicht unbedingt bei WrestleMania dann passieren. Ja, aber der nächste nach Elimination Chamber ist ja WrestleMania. Ja, das kann man ja auch bei SmackDown bringen. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch gewesen. Oder sehe ich das falsch? Also wie es scheint, also es gab eine Szene bei diesem RKO gegen Big Show, wo Randy Orton sich ziemlich an den Kopf gefasst hat nach dem einen RKO. Es ist wohl nicht sicher, ob der wirklich verletzt ist, aber es gibt halt durchaus die Gerüchte, dass es kein Work ist. Work. Keine Storyline-Verletzung. Naja, auf jeden Fall galt es dann bei SmackDown, Ersatz für Randy Orton Platz in der Elimination Chamber zu finden. Ich sagte einmal, wer so schon drin war. Das waren natürlich Daniel Bryan, Cody Rhodes, Wade Barrett und The Big Show. Ja, und Theodore Long hat dann was ganz Spaßiges gemacht. Theodore Long hat gesagt: So, ich hau jetzt mal alle Leute, die anwesend sind, von SmackDown, Raw, Superstars und NXT in eine Over-the-Top-Rope Battle Royale um den finalen Platz im Elimination Chamber von SmackDown. Da waren dann. Okay, es scheinen sich um 25 Leute gehandelt zu haben. 25 Leute waren auf einmal gleichzeitig im Ring. Da war so viel Platz noch übrig, dass außer Tritten und Schlägen anfangs nichts möglich war. Eine dynamische Matchführung war einfach nicht möglich. Kannst du mal bitte sagen, wer alles dabei war? Nein, kann ich leider nicht. Du kannst dir einfach vorstellen, es war. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, bin ich überrascht, dass die überhaupt 25 da zusammenbekommen haben. Stell dir einfach vor, jeder flotter Kerl, der irgendwo aufgefunden wurde, haben sie da reingeballert. So, ich kann einmal versuchen, die zu nennen. Derek, ich glaube, der heißt Derek. Derek Bateman von NXT. Percy Watson, Titus O'Neil, Jimmy Uso, Tyson Kidd, Heath Slater, Darren Young, Yoshitatsu, dann irgendein Camacho, ach ja, hier dieser andere Kerl da von Hunico, Auch mit dem Bonanza-Fahrrad. ja genau, Michael McGillicuddy, Doch, den gibt's auch noch. Curt Hawkins, Alex Riley, Tyler Rex, Curtis, hier Dingens Curtis, Johnny Curtis, Jay Uso. Naja, der mit den schönen Vignetten, die zu so einem riesen Push geführt Oh ja, haben. war der Wahnsinn. War der Wahnsinn. Jey Uso, Epico, Ted DiBiase, Hunico, Primo, Hier Dingens, Justin Gabriel. Jinder Mahal. Jinder Mahal hat übrigens jetzt beim Eingang, vorne am Ring hat er jetzt so eine Glasbox stehen, mit so einem Glasständer innen drin. Da kann er seinen Dingens Kopfbedeckung, seinen Turban drauflegen, dann wird die Box geschlossen. So eine Glasbox. Sehr edel, sehr edel. Habe ich ja auch hier zu Hause. Bin ich mir sicher, bin ich mir sicher. Drew McIntyre ist einer der letzten vier in diesem Match gewesen, wurde dann allerdings rausgeschmissen und hier gab es einen sehr schönen Body Press, ein Gorilla Press Slam von Drew McIntyre gegen irgendjemanden auf jeden Fall nach draußen. Der war sehr schön, hat man gesehen, dass Drew McIntyre wirklich ordentlich Kraft hat. Ezekiel Jackson, David Otunga und der 25. ist dann auch der Gewinner und zieht ein in die Elimination Chamber um den World Heavyweight Title. Setze mal einen Tipp. Er hat zuletzt David Otunga rausgeschmissen, der von John Laurinaitis persönlich noch in das Match reingepackt wurde. Nein. Dann tippe ich mal auf Seamus. Okay, das ist leider falsch. Möchtest du nochmal tippen? Ich überlege gerade, wer ist denn noch da, der nicht in der Chamber ist von den größeren Bekannten. Big Show ist in der Chamber. Wieso ist denn Seamus nicht in der Chamber eigentlich? Keine Ahnung. Also Sheamus hatte in dieser Ausgabe ein Match gegen Daniel Bryan, das weiß ich, wobei Daniel Bryan ja so froh war, dass weder Big Show noch Randy Orton da waren und so weiter, hat sich so gefreut. Da hat dann Theodore Long gesagt, okay, dann hast du jetzt ein Match und dann musste dann er was Nochmal, muss. habe ich verstanden. Sag nochmal, wer jetzt alles schon in der Chamber ist, ohne jetzt den Sieger hier. Ja, warte, auf jeden Fall, Daniel Bryan musste noch gegen Sheamus ran und da gab es dann ein ganz komisches Ende. Wo dann auf einmal irgendeine Szene in dem Match gab, wo dann auf einmal in das Publikum, also Daniel Bryan saß auf dem Titan, auf der Ecke und dann wurde auf einmal in das Publikum die Kamera geschwenkt, man sah nichts mehr und als sie wieder da war, die Kamera, war Daniel Bryan zwischen den Seilen. Sehr seltsam. Und ich lese gerade in diesem Bericht, Sheamus wurde während des Matches von Daniel Bryan bespuckt und dann schlug Sheamus so weit auf Daniel Bryan ein, dass es dann DQ-Sieg gab. So, bisher in der Elimination Chamber, Daniel Bryan, Cody Rhodes, Wade Barrett, The Big Show und The Great Khali. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer da noch dazu kommen kann. Das sind Okay. ja schon so nicht unbedingt die Top-Leute. Also Sheamus wäre mein bester Tipp jetzt gewesen. So, Aber der war dann offensichtlich gar nicht dabei. ich hab mich sehr über den Sieger gefreut. Ja, wer ist es denn? Santino Marella steigt ein in die Elimination Chamber um den World Heavyweight Title. Ich hoffe jetzt, Herr Santino geht als World Champion zu WrestleMania. Der Blödsinn. Santino war übrigens hervorragend in diesem Match. Also da habe ich offensichtlich nicht viel verpasst. Gut, dann wissen wir jetzt, was Auf mit Daniel SmackDown war Bryan okay. ist. Der hatte ein Match gegen Sheamus. So, Jinder Mahal hatte auch noch ein Match mit seinem Turban. Jinder Mahal steht anscheinend vor einem kleinen Push. Der durfte Ezekiel Jackson aufgeben lassen in Camel Clutch. Und das ist eine Attacke, die wirkt perfekt für Jinder Mahal. Und dass er so jemanden wie Ezekiel Jackson daran aufgeben lassen konnte, also das machte schon durchaus Eindruck. Der hatte ein Match und zwar The Great Khali und Big Show konnten Cody Rhodes und Wade Barrett besiegen. Okay, also da gibt es aber im Moment keine aktuelle Storyline, weil alle jetzt erstmal auf die Chamber waren. Ja, genau, das war jetzt das Match mit den Chamber-Leuten und nach dem Match gab es dann noch so ein Stare-Down zwischen Khali und Big Show und Big Show hat dann noch den Knockout-Punch gegen Khali gezeigt. Das heißt, diese ganze Storyline, die mal angedeutet worden ist zwischen Cody Rhodes und Das als sein Bruder, da ist jetzt im Moment, da läuft nichts mehr. Nee, nie gesehen. Nie mehr gesehen in den letzten Wochen und nee. Erstmal nicht. Vielleicht dann ja nochmal zu WrestleMania, dass es ausgepackt wird, dass irgendjemand gesagt wurde, okay, wir wollen das vielleicht bei Mania zeigen, wir haben jetzt aber nicht mehr so viel Material, was wir bis dahin zeigen können, also legen wir das nach hinten und bringen das später nochmal. Ja, es gab auf jeden Fall, es gab auf Trainer jeden von Fall. sein kenne ich, gibt es denn noch Ja, auf warte ganz kurz, Combat? es gab noch ein Diven Tag Team Match, also die Tamina Snuka, die wird ja jetzt auch immer mit dem vollen Namen benannt. Die wird jetzt sehr viel mit ihrem Vater Jimmy Superfly Snuka verglichen. Es gab dann ein sehr schön zusammengeschnittenes Video, da sahen wir mal den Splash von der Ecke von Tamina und dann von Jimmy Snuka und dann immer so abwechselnd gezeigt. Das war sehr nett gemacht. Das war auch ein sehr nettes Steven-Match, muss man sagen. Das war ein Tag-Team-Match mit Beth Phoenix und Natalya gegen Tamina und Alicia Fox. Und Alicia Fox hat sich Mühe gegeben und die anderen drei können ja eh. Was? Das war nett. Ja, ich Das hab sieht ja. alles, mal ehrlich gesagt, ich habe ja in den letzten 2 Wochen nicht gesehen. Und das sieht alles so aus, als wenn sich die Storylines im Moment relativ langsam weiterentwickeln, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Das ist richtig. Also man macht momentan nicht so viele Storylines und die bekommen dann viel Zeit, die da sind und so weiter. Das ist alles sehr schön. So, die Matchkarte. Ich werde jetzt mal kurz das so notieren, dass wir auch direkt tippen können. Ich bräuchte mal einen vernünftigen Kuli. Wo haben wir denn unseren vernünftigen Kuli? Tippen wir dann heute Abend auf den Klitschko-Kampf? Nein, auf keinen Fall. So, es gibt ein Diven-Match. Yippie! Ein Diven-Match um die Divas Championship. Und zwar Beth Phoenix trägt die momentan noch. Das wäre schön gewesen, leider nicht. Beth Phoenix muss ihren Divas-Titel gegen Tamina Snuka verteidigen. Und bei dieser Paarung denke ich, die sollten diesen Divas-Titel mal wieder umbenennen in Women's Championship. Und andere Frage, was ist eigentlich mit Karma beim Royal Rumble zurückgekehrt und seitdem nicht wieder gesehen? Die wird wieder kommen. Hoffentlich. Vielleicht bei der Chamber. Das wäre sehr cool. Das würde mir gefallen. Also, das dann irgendjemand. Ja, das wäre sehr schön. So, Divas Championship, du darfst tippen. Zwischen Beth Phoenix und Tamina Snuka. Du tippst auf Beth Phoenix und ich tippe das. Wobei, das ist schwierig. Tamina sah bisher sehr gut aus. Als die dann bei Raw allerdings diesen Splash zeigen wollte, ist Beth Phoenix ausgewichen. Ich tippe auf Tamina. Ich habe da ein bisschen von ihr, hat die mal ein Promo gehalten? Ich habe bisher von ihr noch kein einziges Promo gesehen und ich weiß nicht, ob sie jemanden so ganz ohne Promo-Erfahrung den Titel geben. Nee, die hat bisher nur Matches gezeigt. Auf der anderen Seite könnte das natürlich Sinn machen, weil ich kann das ruhig vorwegnehmen, das hast du auch schon gehört, weil ich glaube, dass sich in den Chambers der Titel nicht wechseln wird. Und wenn die natürlich einen Titelwechsel haben wollen, dann wird es natürlich Sinn machen, das Steven-Match vielleicht zwischen den beiden Chambers und da dann ein Titelwechsel. Ja, wenn es auch eh keinen interessiert. Also Aber wenigstens können sie dann sagen, wir hatten einen Titelwechsel. ich glaube eigentlich, dass in einer der Chambers ein Titel wechselt. Das muss auch eigentlich, weil die WWE weiß selber auch, dass da was passieren muss und die WWE streut ja auch immer sehr viele unnötige Titelwechsel und ich glaube, da wird man hier drauf nicht drauf verzichten wollen. Ich glaube, also da muss eigentlich was passieren. Zwei Chambers um einen Titel ohne Titelwechsel, das ist entgegen dem, was die WWE normalerweise macht. Ein Grund mehr, diesen Chamber Pay-Per-View, das hatte ich ja schon mal empfohlen, nicht so kurz vor WrestleMania zu machen. Das ist Das ist besser, korrekt. wenn man vor WrestleMania mehr Zeit hat, mit einem festen Champion da auch ein Champion-Match vernünftig aufzubauen. Ich fände es sinnvoller, bei dem Elimination Chamber Pay-Per-View nur ein Match in der Chamber zu bringen. Und zwar jetzt, wo Sheamus zum Beispiel gewonnen hat, der ist auf SmackDown-Seite, dann hätte man einen Raw Chamber bringen sollen, um den Number One Contender auf den Titel für WrestleMania. Sowas finde ich dann besser. Weil das ist ja auch nochmal ein großer Herausforderung, so ein Elimination Chamber. Das wirkt dann glaubwürdig und so weiter. So, dann kommen wir zu unserem Ambulance-Match. John Cena gegen Kane. Ich darf anfangen. Ich glaube, dieses Match ist dann der letzte Punkt in dieser Fehde. Vielleicht bringt er, wobei dabei bei Raw danach was noch zu bringen, das wäre dann eigentlich wieder ein Widerspruch. Ich glaube, das ist der letzte Punkt dieser Storyline. Kane wird abtransportiert im Krankenwagen, verschwindet dann erstmal wieder eine ganze Zeit. Die Sache mit Cena hat sich getan und dann konzentriert sich Cena so langsam auf die Fehde mit The Rock, die er dann bei WrestleMania zustande gebracht wird. Übrigens, The Rock hat auch angekündigt bei der Pressekonferenz WrestleMania 29, die wurde abgehalten im MetLife Stadium selber auch. Da hat er selber nochmal gesagt, er wird auch bei WrestleMania 29 wieder dabei sein. Ja, interessant. Und ich tippe auf John Cena und dem Abschluss der Cena Kane Fehde. Und du? Ob das dann schon der Abschluss der Fehde ist, weiß ich nicht. Aber ich tippe auch auf John Cena, weil er hat beim letzten Pay-Per-View schon nicht gewonnen und ich glaube, zwei Pay-Per-Views hintereinander ohne Sieg macht man bei John Cena nicht. Ja, vor allem, wenn er noch nicht mal im Main Event steht. So, das könnte übrigens wirklich ein harter Pay-Per-View werden von den Gimmicks, weil auf dem Pay-Per-View, auf der Pay-Per-View-Card stehen momentan vier Matches. Ich denke, da könnte vielleicht noch ein Tag-Team-Überraschungsmatch oder irgendwas anderes kommen. Nee, so, nee, nee, nee. Der Pay-Per-View ist gut aufgebaut, da kann man nichts gegen sagen. Ja, man hat sich halt konzentriert auf vernünftige Matches und es ist halt auch so, die Elimination Chamber, da sind ja viele Leute drin, ne? Na, nicht ganz, nee. Aber mit dem ganzen Drum und Dran kommen die, denke ich, schon an dreiviertel Stunde dran. Dann hat man 1,5 Stunden Ambulance-Match. Sagen wir, dann sind es 2 Stunden 15. Dann bringt man noch ein Überraschungstag-Team. Warte, warte, warte, warte. Anderthalb Stunden. Na, ich glaube, für die Sheamus können wir sogar insgesamt fast sogar noch mehr 1,5 Stunden mit den Vorweg. Ja, also sagen wir 1,5 Stunden für beide. Sagen wir 1,5 Stunden für die beiden Chambers, dann sagen wir 2 Stunden mit dem Ambulance-Match, dann sagen wir 2 Stunden 10 mit dem Diven-Match, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn Karma noch kommt, 2:15, dann bringt man noch ein Überraschungs-Tag-Team-Match und vielleicht noch ein Überraschungs-Single-Match, dann ist man bei 2 Stunden 45 und dann passt das. Also zwei nicht angekündigte Matches. Ja, bringt man das öfter mal. Weitergegangen. Ja, da wollte ich übrigens, da wollte ich ehrlich gesagt auch gerade zu kommen. Vielleicht gibt es ja wieder ein Jobber-Match von ihm, damit das man beim Pay-Per-View zeigt, was ich ziemlich dämlich finde. Ja, da kann ich dir versprechen, das wird es nicht geben, denn Brodus Clay, Gimmick, Brodus Clay, das Funkasaurus-Gimmick wurde fallen gelassen. Denn es gab Kritik, ich glaube sogar von Vince McMahon persönlich, Brodus Clay würde doch im Ring nicht überzeugen. Also ja, es gab Kritik an seiner Ringleistung. Eine Kündigung habe ich natürlich noch nicht gehört, aber wir kennen die WWE, wir wissen Brodus Clay, okay, und ich denke, dann werden wir den jetzt wohl erstmal nicht mehr sehen. Was natürlich derbst lächerlich ist, denn das Funkasaurus-Gimmick hat vielen Leuten sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, genau, hat sehr vielen Leuten Spaß gemacht, war auf den Spaß angelegt, nicht auf die Ringleistung und überhaupt hat der bisher Matches von einer halben Minute gezeigt, die jetzt aus meiner Sicht auch nicht dezent schlecht waren in Ringleistung mäßig und es war einfach nicht darauf Halbe ausgelegt. Minute kannst du eh nichts machen. Ne. Das sind drei, vier Moves, oder? Dementsprechend sehr lächerlich, was hier vor sich gegangen ist, aber okay. Schade. Das heißt, er wird am Pay-Per-View nicht in einem Überraschungs-Jobber-Match auftauchen. Ne. Ich persönlich hätte ja Brodus Clay auch sehr gerne in der Chamber gesehen. Vielleicht statt Santino Marella oder so. Oder statt Great Khali. Auf jeden Fall besser als Santino Marella, das kann ich dir sagen. Besser als Great Khali. Ja, auch. Santino gönne ich das sogar. Persönlich vielleicht, aber von seiner Wrestling-Leistung hat er es natürlich nicht verdient. Er ist gar nicht so schlecht. Finde ich schon. Also wenn da Leute wie Big Show und Great Khali drinstehen, dann hat er ein Santino Marella das durchaus verdient. Nee, finde ich nicht. World Heavyweight Championship Elimination Chamber Match. Daniel Bryan gegen Santino Marella, gegen Cody Rhodes, gegen Wade Barrett, gegen Big Show, gegen The Great Khali. So, du darfst anfangen. Daniel Bryan gewinnt den Titel. Wenn Randy Orton drin ist, dann wäre ich ja noch am Überlegen, aber da Randy Orton nicht dabei ist. Klar, man könnte noch gehen auf Wade Barrett und dann Wade Barrett gegen Randy Orton beim Pay-Per-View, aber dann hätte jetzt das am Ende mit dem, dass Daniel Bryan Randy Orton den Titel über den Kopf gezogen hat, hätte dann überhaupt keinen Sinn. Deshalb glaube ich Daniel Bryan. Ich tippe auf Daniel Daniel Bryan. Bryan gegen Randy Orton bei WrestleMania. Ja, tippe ich auch drauf. Auch wenn ich leider lieber gegen Sheamus gesehen hätte. Übrigens auf dem Elimination Chamber Poster ist Sheamus drauf. Ein Mann, der schon wieder nicht vertreten ist. Das ist ja übrigens auch seltsam. Was machen sie denn jetzt mit Randy Orton aufgebaut wird, wollen die dann, gut, Sheamus kann nicht zu jeder Zeit heraus. Nee, Sheamus ist doch dann bei WrestleMania. Sheamus bei WrestleMania, also das stimmt, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Es ist sehr seltsam, dieses Match aufzubauen. Man könnte also Sheamus könnte dazukommen und man könnte ein Triple Threat Match auf Seiten von Spectre machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, das könnte so wie bei WrestleMania 20. Ja. Wo dann auf einmal auch überraschenderweise, war aber dann ja auch sehr gut, Triple Threat kam. Genau. Auch wenn wir den Namen heute nicht mehr erwähnen dürfen. Ach, da habe ich kein Problem mit. Serienmörder nennen wir doch immer gerne. Ich nicht. Ich tippe auf Daniel Bryan. Ja. Du auch, habe ich gehört. Ja, da hast du richtig gehört. Bin ich gerade am überlegen, wie man noch Sheamus bringen kann, weil er auf dem Poster ist, ob der noch irgendein Match hat. Letztlich ist es ja egal, was der noch macht. Ob man da... jemand bei SmackDown, gegen den man ihn stellen könnte? Ja, ich frage mich gerade, aber die sind doch irgendwie alle in der Chamber. Also so einen wirklich sinnvollen Gegner gibt es da, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sieht's denn eigentlich mit Christian aus? Ist der von seiner Verletzung so langsam wieder einsatzfähig? Also ich meine, gehört zu haben, der wäre auch bei Royal Rumble schon bereit gewesen, aber... Vielleicht gibt's da irgendwas? Das... könnte sogar passen. Was gab was gab's denn zwischen Sheamus und Christian schon? Da gab's doch schon irgendeine Storyline oder sowas, oder nicht? Ich glaube schon, aber da kann sich keiner mehr dran erinnern. Das denke ich wäre jetzt auch. Das hat die WWE auch, glaube ich, noch nie gestört. Ob das jetzt alt oder neu ist. Nee, das soll ja auch nicht stören. Das wäre ja ein passendes Match dann. Ach so, ich dachte, du meinst eher, weil es nicht neu ist und damit auch nicht interessant ist. Nee, das wäre auf jeden Fall interessant. Klar. Ja, fände ich auch gut, aber das müsste man eigentlich aufbauen. Das so als Überraschung-Match in die Chamber zu werfen, ist auch ein bisschen komisch, ne? Ah, wäre okay. Ja. Ich kann mich noch an ein Match zwischen Sheamus und Christian, glaube ich, vom Pay-Per-View erinnern, in einem Opener. Ich glaube, das war ein sehr gutes Match. Die hatten also einige sehr gute Matches. Ich meine, die hatten bei SmackDown einige ganz gute. Die hatten bei einem Pay-Per-View auch ein Match, was ich nicht so gut fand. Mhm. Also, aber wenn ja, stimmt, das war irgendwie so mitten in der Card, das war nicht so gut, stimmt. Ja, aber die hatten auch schon sehr, sehr gute Matches, also ja. Das wäre zumindest interessant. Kommen wir zum WWE Championship Elimination Chamber Match. CM Punk vs. Dolph Ziggler vs. Chris Jericho vs. The Miz vs. R-Truth vs. Kofi Kingston. Ich darf anfangen. Und... Risikotipp, ich tippe auf Y2J, denn ich glaube, man muss in der Chamber einen Titelwechsel bringen, das macht so irgendwie auch keinen Sinn. Ja, The Miz auf keinen Fall, R-Truth auch nicht, Kofi Kingston auch nicht, wobei der das vielleicht sogar verdient hätte. Dolph Ziggler, nein, das wird nicht zu der Fehde passen. Ich glaube, man muss da noch irgendwas reinbringen. Mal davon abgesehen, wenn CM Punk und Chris Jericho bei WrestleMania ein Titelmatch haben sollten. Aber es gibt ja sogar die Gerüchte, dass sie gar kein Titelmatch haben sollen. Und da gab es die Gerüchte, The Miz wieder als Champion zu Mania. Ich glaube, das hat man jetzt auch vergessen. Oder Dolph Ziggler als Champion zu Mania. Ne, ich glaube auf jeden Fall, bei WrestleMania möchte man keinen Heel. Also, und der ist ja Chris Jericho jetzt ganz anscheinend. Kein Heel den Titel gewinnen lassen. Ich glaube, das möchte man lieber ein Face. Und CM Punk ist da, glaube ich, ganz richtig. Deshalb lässt man, glaube ich, Chris Jericho jetzt einen Monat und ein bisschen mehr vor Mania nochmal den Titel gewinnen. Also das ist ja schwierig für mich. Also ich hätte jetzt an sich ganz fest CM Punk getippt, aber so wie du das jetzt argumentiert hast, klingt es in sich schon schlüssig, muss ich sagen. Bin jetzt am Überlegen, ob ich meinen Tipp ich bleibe auch bei CM Punk, obwohl ich einiges dafür spricht, dass man das tatsächlich da mit dem Tierwechsel macht. Hast du schon nicht ganz unrecht. Ich bleibe bei CM Punk. Ja. Ja, ist schwierig, aber sehr interessant. Ich hoffe, die Chamber kommt im Main Event, da können wir von ausgehen. Das wird dann sehr interessant. Ich werde natürlich wieder live dabei sein. Also vom Fernseher. Aus dem Bradley Center in Milwaukee, Wisconsin. Das erinnert uns an Mr. Kennedy. Mich nicht, aber das ist aber wirklich viel zu wenig Matches für eine Chamber. Ja, in Anbetracht, dass da zwei Chambers-Matches sind und ein Ambulance-Match, finde ich das nicht viel zu wenig. Es wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen, die anderen Matches, wovon mindestens eins wohl noch kommen wird, auch vorher vielleicht mal auf die Karte zu setzen. Aber okay, was will man da machen? Weißt du denn noch, hast du die, habe ich auch nicht, hast du glaube ich auch nicht, TV DVD von der letzten Chamber. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Kannst du mal gucken im Internet, wie viele Matches bei der letzten Chamber Pay-Per-View waren? Das ist gar kein Problem. Das können wir alles machen. Wir haben ja die englische Version von Wikipedia. en.wikipedia.org. Elimination Chamber 2011. Ich freue mich übrigens sehr auf den Elimination Chamber Paper, muss ich sagen. Einfach. Ja, ich auch, aber ich kann es nicht sehen. Einfach aufgrund des Gimmicks und so weiter. Und ich finde das auch. Es ist so eine gewisse Spannung da. So. Oh, bei der Chamber letztes Jahr war Daniel Bryan in einem Dark Match. Das war bestimmt ganz dunkel. Hier, pass auf, in der Sportschau läuft gerade Bielefeld gegen Regensburg. Und ich glaube aber, dass die ganzen Spieler nicht aus Bielefeld in Wirklichkeit kommen. Im Moment steht es noch 0-0. So, und zwar bei der Elimination Chamber 2011 gab es 5 Matches. Es gab im Opener, Alberto Del Rio besiegt Kofi Kingston in 10 Minuten 28. Dann hat Edge die SmackDown Elimination Chamber in 31 Minuten 30 gewonnen. Also mit den ganzen Einmärschen dann also so um die 40 Minuten. Ja, dann konnten The Core, Santino Marella und Wladimir Kozlov in 5 Minuten 8 besiegen und wurden Tag Team Champions. The Miz konnte Jerry Lawler in 12 Minuten 9 besiegen. Und John Cena entschied die Raw Elimination Chamber nach 33 Minuten 12 für sich. Und hierbei ging es übrigens auch um den Spot bei WrestleMania, den John Cena damit innehatte. Das klingt aber nach einem extrem kurzen Pay-Per-View irgendwie. Waren da so viele Segmente noch dazwischen? Ich bin gerade am Überlegen, ob es da... Es gab irgendwo mal dieses CM Punk-Promo in einem Pay-Per-View, ne? Wobei, nee, warte mal. Gab es nicht bei diesem Elimination Chamber Pay-Per-View dieses, ich glaube, ganz schreckliche... Irgendwo gab es auch das, wo Alberto Del Rio rauskam und dann noch irgendwie Cody Rhodes oder so, ne? Und dann... Weißt du, was ich meine? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Dieses ganz Schreckliche. Mit den Papiertypen. Ja, wenn das das war. Ja, wobei, das war ist wahrscheinlich schon... Ja, wobei, könnte das gewesen sein? Das könnte sein. Ja, also, das war schrecklich. Wenn man so ein langes Segment da einbauen, dann kann das sein, dass das dann hinkommt. Weil es ist schon... Also ein Match mehr, das heißt ein Match mindestens müssen wir noch ankündigen und dann müssen wir noch ein langes Promo-Segment irgendwie bringen. Ich würde mir wünschen, was, eine Elimination... Was natürlich bei der Chamber gut wäre, wenn noch überraschend irgendwie The Rock käme und da irgendwie ein 10-Minuten-Promo machen würde. Das wäre cool. Ja. Am besten auf dem Ambulanzwagen. Ich würde mir wünschen, eine Elimination Chamber, am besten die von Raw, mit einer Matchzeit von 45 Minuten, und zwar erstmal so knapp 30 Minuten, bis alle raus sind, also bis alle außer die letzten zwei raus sind, und dann noch 15 Minuten Top-Match zwischen CM Punk und Chris Jericho. Ja, das könnte so funktionieren. Das würde ich mir wünschen. Ja, wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. So, wir müssten jetzt zum Feierabend kommen, weil hier jetzt Fußball losgeht. Es steht übrigens zwischen angeblich Bielefeld und Regensburg jetzt 1-1. Ja. So, ich freue mich auf Elimination Chamber. Wir werden diesen Pay-Per-View nächste Woche besprechen. Also ich und Thomas gibt dann seinen Senf dazu. Genau. Und ich freue mich auf das Star-Quiz mit Kai Pflaume. Ja, das ist gut zu wissen. So, was gibt es? Nächste Woche dann drüber berichten. Ich weise ein weiteres Mal darauf hin, dass die Leute doch bitte posten, ob sie jetzt das Ganze unterteilt haben möchten in einen Teil Wrestling und einen Teil alles andere, was anfällt. Alles andere, was anfällt, heißt ja dann der Bericht aus Bielefeld. Das auch. Und Musik, Literatur, alles andere, was uns einfällt, was nicht mit Wrestling zu tun hat. Also zum Beispiel auch, wie dir das Star-Quiz gefallen hat. Genau. Das ist doch schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bettina Wulff, die ja angekündigt ist für das Star-Quiz, da heute nicht teilnehmen wird. Das ist durchaus möglich, ja. Das wäre vielleicht, aber es wäre vielleicht ganz schlau von ihr dahin zu gehen. Wobei von... wir müssen ja noch tippen. Wer wird denn der neue Bundespräsident? Was tippst du? Ich glaube nicht, dass es Gauck wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Weil der zu stark von der SPD bevorzugt wird. Und ich glaube, da wird dann CDU und FDP sagen, nee, das ist ja gar nicht unser Kandidat. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder noch irgendwie ein Überraschungskandidat aus dem Hut gezaubert wird. Oder ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Töpfer oder so jemand, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Weil Töpfer, glaube ich, da könnten die Grünen auch ganz gut Alter würde schon ganz gut passen. Muss man halt gucken, ob das von dem Alter noch geht. Der geht ja, glaube ich, doch schon auf die 80 zu. Oh, kenne ich gar nicht, sagt mir nichts. Die, diese Frau, die da im Gespräch ist, die heißt die Göring-Eckardt? Oder Eckardt-Göring? Die fände ich nicht schlecht, aber die ist wahrscheinlich noch zu jung dafür. Ich habe die Taz von heute noch nicht gelesen. Ich bin gerade sehr uninformiert. Hast du die Taz als Papier oder als elektronisches Abo? Ich habe so ein 5 Wochen Print-Abo, auch wirklich ne, zum Anfassen, für 10 Euro. Ja. Aber ich habe es heute noch nicht gelesen. Ich muss mich da noch ein bisschen informieren und dann kann ich tippen. Ja, dann tipp mal nächste Woche, wenn alles schon durch ist. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, dann werde ich dich auch voll betteln. So, die sind jetzt hier schon beim Tor des Monats. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Hau rein, es liegt alles bei dir.